Dreht sich der Zeiger. In jedem Moment losgelöst weiter. Die Zeit verrennt. Lässt du sie verstreichen? Immer vorbei. Doch jede Sekunde ist einmalig und neu. Hinter jeder Sekunde steckt Ewigkeit. Du musst nur bewusst sein, bewusst und bereit. Doch ohne das Wissen, was Wahrheit ist, siehst du alles hier zerfallen. Wie sich alles hier zerfrisst, siehst du immer mehr Leid, dann bist du noch nicht bereit. Denn all dieses Leiden ist genau wie das Glück. Von kürzester Dauer kehrt zum Ursprung zurück. Hinter die Vergänglichkeit sei bewusst und bereit. Yeah. Sekunde steckt Allwissenheit. Doch wir müssen bewusst sein, bewusst und bereit. Doch ohne das Wissen, was du hier machst, rennst du nur wie ein Blinder anderen Blinden nach. Von allen Seiten gibt es Hilfe. Bücher und Zeichen, den ganzen Tag. Doch du musst lauschen, ohne Stolz, ohne Neid. Dann wirst du bald begreifen, bist bewusst und bereit. Oh, oh, oh, oh. Hey. Jede Sekunde steckt Glückseligkeit. wir müssen bewusst sein. Bewusst und bereit. Ohne das Wissen, wer du wirklich bist. Glaubst, es heißt nur dein Körper, dessen Sinnen du dienst. Glaubst, du kannst was beherrschen? No, was völlig unmöglich ist. Doch du kommst von woanders. Dort ist deine Stellung klar. Werden alle Wünsche wahr. Denn dass sich jeder hier für Gott hält, der Grund für jeden Streit, warum wir glücklich werden. Werd bewusst und bereit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. In jedem Moment losgelöst weiter. Deine Zeit ist hier begrenzt. Darum nutz die Sekunde. Suche dir Klarheit. Versuch das Ziel zu erkennen. Werd bewusst und bewusst.